Ist das also Ihre Meinung über Pjotr Petrowitsch? Konnte sich Pulcheria Alexandrowna nicht enthalten zu fragen. Über den künftigen Gemahl Ihres Fräulein Tochter kann ich keine andere Meinung haben, antwortete Rasumichin fest und eifrig. Und ich sage das nicht aus fader Höflichkeit, sondern nun sagen wir, aus dem Grunde allein, weil Avdotja Romanowna selbst freiwillig diesen Menschen mit ihrer Wahl beehrt hat. Wenn ich aber gestern so auf ihn geschimpft habe, so geschah es, weil ich gestern schmählich betrunken war und außerdem ohne Verstand war. Ja, ohne Verstand. Ich hatte den Verstand verloren, vollkommen. Und heute schäme ich mich dessen. Er errötete und verstummte. Auch Avdotja Romanowna wurde rot, aber sie unterbrach nicht das Schweigen. Sie hatte kein einziges Wort seit dem Augenblick gesagt, als man über Luschin zu sprechen begann. Und Pulcheria Alexandrowna war ohne ihre Unterstützung offenbar unschlüssig. Schließlich sagte sie, stockend und wieder fortwährend zur Tochter hinüberblickend, dass ein Umstand sie jetzt außerordentlich beunruhige. »Sehen Sie, Dmitri Prokofitsch«, begann sie, »ich will gegenüber Dmitri Prokofitsch vollkommen offen sein, Dunetschka.« »Selbstverständlich, Mama«, pflichtete Avdotja Romanowna bereitwillig bei. »Sehen Sie, die Sache ist die«, beeilte sie sich nun, ihren Kummer mitzuteilen, als hätte man ihr durch die Erlaubnis eine schwere Bürde abgenommen. »Heute in aller Frühe erhielten wir von Pjotr Petrowitsch einen Brief als Antwort auf unsere gestrige Mitteilung von unserer Ankunft. Sehen Sie, er sollte uns gestern auf dem Bahnhof persönlich, wie er auch versprochen hatte, empfangen. Stattdessen hatte er einen Diener zu unserem Empfang auf dem Bahnhof geschickt mit der Adresse von diesen möblierten Zimmern und um den Weg zu zeigen. Pjotr Petrowitsch aber ließ uns mitteilen, dass er heute Morgen hier bei uns erscheinen werde. Stattdessen kam heute früh dieser Brief von ihm. Es ist besser, Sie lesen ihn selbst. In ihm ist ein Punkt, der mich sehr beunruhigt. Sie werden selbst sofort sehen, welchen Punkt ich meine, und sagen Sie mir dann Ihre aufrichtige Meinung, Dmitri Prokofitsch. Sie kennen besser als alle anderen Rodjas Charakter und können uns am besten beraten. Ich sage Ihnen im Voraus, dass Dunetschka schon alles vom ersten Schritt an beschlossen hat. Ich weiß es noch nicht, wie ich handeln soll, und ich wartete die ganze Zeit auf Sie.« Rasumichin entfaltete den Brief, der mit dem gestrigen Datum versehen war, und las Folgendes.